Heute treffe ich einen Herrn, der hat mich zum Fressen gern. Weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte. Ja, da lass ich mir Zeit, was Kultur.